Wir befinden uns im Salon einer bequemen, wenn auch etwas verlotterten Villa des privaten Sanatoriums Les Cerisiers. Die nähere Umgebung, zuerst natürliches, dann verbautes Seeufer, später eine mittlere, beinahe kleine Stadt. Das einst schmucke Nest mit seinem Schloss und seiner Altstadt ist nun mit grässlichen Gebäuden der Versicherungsgesellschaften verziert und liegt schon an sich, abseits vom Getriebe. Dazu beruhigt überflüssigerweise auch noch die Landschaft die Nerven. Jedenfalls sind blaue Gebirgszüge, human bewaldete Hügel und ein beträchtlicher See vorhanden, sowie eine weite Ebene in unmittelbarer Nähe, mit einer Strafanstalt irgendwo unter zugehörendem landwirtschaftlichem Großbetrieb, so dass überall schweigsame und schattenhafte Gruppen und Grüppchen von hackenden und umgrabenden Verbrechern sichtbar sind. Doch spielt das Örtliche eigentlich keine Rolle, verlassen wir doch nie die Villa des Irrenhauses. Ja, nun ist das Wort doch gefallen. Was die Villa betrifft, so waren in ihr einst sämtliche Patienten der Gründerin des Unternehmens, Fräulein Dr. H.C. Dr. Met Mathilde von Zahnt, untergebracht. Vertrottelte Aristokraten, arteriosklerotische Politiker, falls sie nicht noch regieren, debile Millionäre, schizophrene Schriftsteller, manisch-depressive Großindustrielle und so weiter. Kurz, die ganze geistig verwirrte Elite des halben Abendlandes. Denn das Fräulein Doktor ist berühmt. Nicht nur, weil die bucklige Jungfer in ihrem ewigen Ärztekittel einer mächtigen Familie entstammt, deren letzter nennenswerter Sprosse ist, sondern auch als Menschenfreund und Psychiater von Ruf. Man darf ruhig behaupten, von Weltruf. Ihr Briefwechsel mit C.G. Jung ist eben erschienen. Im Salon der Villa halten sich meistens drei Patienten auf, zufälligerweise Physiker. Sie leben für sich, jeder eingesponnen in seine eingebildete Welt, nehmen die Mahlzeiten im Salon gemeinsam ein, diskutieren bisweilen über ihre Wissenschaft oder glotzen still vor sich hin. Harmlose, liebenswerte Irre, lenkbar, leicht zu behandeln und anspruchslos. Mit einem Wort, sie geben wahre Musterpatienten ab, wenn nicht in der letzten Zeit Bedenkliches, ja geradezu Grässliches vorgekommen wäre. Einer von ihnen erdrosselte vor 3 Monaten eine Krankenschwester. Und nun hat sich der gleiche Vorfall aufs Neue ereignet. So ist denn wieder die Polizei im Hause. Der Salon deshalb mehr als üblich bevölkert. Die Krankenschwester liegt auf dem Parkett in tragischer und definitiver Stellung. Aus einem Zimmer dringt Geigenspiel mit Klavierbegleitung. Beethoven. Kreutzersonate. Um die Leiche bemühen sich Kriminalbeamte, zivil kostümiert. Seelenruhige, gemütliche Burschen. In der Mitte des Salons Kriminalinspektor Richard Voss in Hut und Mantel sowie Oberschwester Martha Boll, die so resolut aussieht, wie sie heißt und ist. Der Kriminalinspektor nimmt eine Zigarre aus einem braunen Etui. Man darf doch rauchen. Es ist nicht üblich. Pardon. Eine Tasse Tee? Liebe Schnaps. Sie befinden sich in einer Heilanstalt. Dann nichts. Blocher, du kannst fotografieren. Jawohl, Herr Inspektor. Wie hieß die Schwester? Irene Straub. Alter? 22, aus Kohlwang. Angehörige? Ein Bruder in der Ostschweiz. Benachrichtigt? Telefonisch. Der Mörder? Bitte, Herr Inspektor. Der arme Mensch ist doch krank. Also gut, der Täter. Ernst Heinrich Ernesti. Wir nennen ihn Einstein. Warum? Weil er sich für Einstein hält. Ach so. Haben Sie die Aussagen der Oberschwester, Korporal Gull? Jawohl, Herr Inspektor. Doktor, erdrosselt. Eindeutig, mit der Schnur der Stehlampe. Diese Irren entwickeln oft gigantische Kräfte. Es hat etwas Großartiges. So, finden Sie. Dann finde ich es unverantwortlich, diese Irren von Schwestern pflegen zu lassen. Das ist nun schon der zweite Mord. Bitte, Herr Inspektor. Der zweite Unglücksfall. Innerhalb 3 Monaten in der Anstalt Les Cerisiers, Oberschwester. Am 12. August erdrosselte ein Herbert Georg Beutler, der sich für den großen Physiker Newton hält, die Krankenschwester Dorothea Moser, auch in diesem Salon. Mit Pflegern wäre das nie vorgekommen. Glauben Sie, Schwester Dorothea Moser war Mitglied des Damenringvereins und Schwester Irene Straub Landesmeisterin des Nationalen Judo-Verbandes. Und Sie? Ich stemme. Kann ich nun den Mörder... Bitte, Herr Inspektor. Den Täter sehen. Er geigt. Was heißt, er geigt? Sie hören es ja. Dann soll er bitte aufhören. Ich habe ihn zu vernehmen. Geht nicht. Warum geht es nicht? Das können wir ärztlich nicht zulassen. Herr Ernesti muss jetzt geigen. Der Kerl erdrosselte schließlich eine Krankenschwester. Herr Inspektor, es handelt sich nicht um einen Kerl, sondern um einen kranken Menschen, der sich beruhigen muss. Und weil er sich für Einstein hält, beruhigt er sich nur, wenn er geigt. Bin ich eigentlich verrückt? Nein. Man kommt ganz durcheinander. Heiß hier. Durchaus nicht. Oberschwester Martha, holen Sie bitte die Chefärztin. Geht auch nicht. Fräulein Doktor begleitet Einstein auf dem Klavier. Einstein beruhigt sich nur, wenn Fräulein Doktor ihn begleitet. Und vor 3 Monaten musste Fräulein Doktor mit Newton Schach spielen, damit sich der beruhigen konnte. Darauf gehe ich nicht mehr ein, Oberschwester Martha. Ich muss die Chefärztin einfach sprechen. Bitte, dann warten Sie eben. Wie lange dauert das Gegeige noch? Eine Viertelstunde. Eine Stunde. Je nachdem. Schön. Ich warte. Ich warte. Wir wären fertig, Herr Inspektor. Und mich macht man fertig. Ihr könnt die Leiche hinausschaffen. Jawohl, Herr Inspektor. Ich zeige den Herren den Weg durch den Park in die Kapelle. Bitte, Oberschwester. Adieu, Herr Inspektor. Dank auch Ihnen, Doktor. Sir Isaac Newton. Kriminalinspektor Richard Voss. Erfreut. Sehr erfreut. Wirklich. Ich hörte Gepolter, Stöhnen, Röcheln. Dann Menschen kommen und gehen. Darf ich fragen, was sich hier abspielt? Schwester Irene Straub wurde erdrosselt. Die Landesmeisterin des Nationalen Judo-Verbandes? Die Landesmeisterin. Schrecklich. Von Ernst Heinrich Ernesti. Aber der geigt doch. Er muss sich beruhigen. Der Kampf wird ihn noch angestrengt haben. Er ist ja eher schmächtig. Womit hat er? Mit der Schnur der Stehlampe. Mit der Schnur der Stehlampe. Auch eine Möglichkeit. Dieser Ernesti. Stört es Sie, wenn ich rauche? Im Gegenteil, ich werde... Entschuldigen Sie bitte. Hier dürfen nur die Patienten rauchen und nicht die Besucher. Sonst wäre gleich der ganze Salon verpestet. Verstehe. Stört es Sie, wenn ich ein Gläschen Cognac... Durchaus nicht. Ich habe den Cognac hinter dem Kamingitter versteckt. Dieser Ernesti. Ich bin ganz durcheinander. Aber bitte kommen Sie, setzen wir uns. Wie kann ein Mensch nur eine Krankenschwester erdrosseln? Dabei haben Sie ja auch eine Krankenschwester erdrosselt. Ich? Schwester Dorothea Moser. Die Ringerin? Am 12. August mit der Vorhangkordel. Das ist doch ganz etwas anderes, Herr Inspektor. Ich bin schließlich nicht verrückt. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. Schwester Dorothea Moser, wenn ich so zurückdenke, strohblond, ungemein kräftig, biegsam trotz ihrer Körperfülle. Sie liebte mich und ich liebte sie. Das Dilemma war nur durch eine Vorhangkordel zu lösen. Dilemma? Meine Aufgabe besteht darin, über die Gravitation nachzudenken, nicht ein Weib zu lieben. Ja, begreife. Dazu kam noch der enorme Altersunterschied. Sicher, Sie müssen ja weit über 200 Jahre alt sein. Wieso? Nun, als Newton? Sind Sie nun vertrottelt, Herr Inspektor, oder tun Sie nur so? Hören Sie. Sie glauben wirklich, ich sei Newton? Sie glauben es ja. Herr Inspektor, darf ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen? Selbstverständlich. Ich bin nicht Sir Isaac. Ich gebe mich nur als Newton aus. Und weshalb? Um Ernesti nicht zu verwirren. Kapiere ich nicht. Im Gegensatz zu mir ist doch Ernesti wirklich krank. Er bildet sich ein, Albert Einstein zu sein. Was hat das mit Ihnen zu tun? Wenn Ernesti nun erführe, dass ich in Wirklichkeit Albert Einstein bin, wäre der Teufel los. Ach, Sie wollen damit sagen... Jawohl. Der berühmte Physiker und Begründer der Relativitätstheorie bin ich. Geboren am 14. März 1879 in Ulm. Sehr erfreut. Nennen Sie mich einfach Albert. Und Sie mich Richard. Ich darf Ihnen versichern, dass ich die Kreuzersonate bei weitem schwungvoller hinunterfiedeln würde als Ernst Heinrich Ernesti eben. Ich verstehe nichts von Musik. Richard. Albert. Nicht wahr? Sie ärgern sich, mich nicht verhaften zu dürfen. Aber Albert... Möchten Sie mich verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt? Oder weil ich die Atombombe ermöglicht habe? Aber Albert... Richard... Wenn Sie da neben der Tür den Schalter drehen, was geschieht? Das Licht geht an. Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Richard... Verstehen Sie etwas von Elektrizität? Ich bin kein Physiker. Ich verstehe auch wenig von ihr. Ich stelle nur aufgrund von Naturbeobachtungen eine Theorie über sie auf. Diese Theorie schreibe ich in der Sprache der Mathematik nieder und erhalte mehrere Formeln. Dann kommen die Techniker. Sie kümmern sich nur noch um die Formeln. Sie gehen mit der Elektrizität um wie der Zuhälter mit der Dirne. Sie nützen sie aus. Sie stellen Maschinen her und brauchbar ist eine Maschine erst dann, wenn sie von der Erkenntnis unabhängig geworden ist, die zu ihrer Erfindung führte. So vermag heute jeder Esel eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Oder eine Atombombe zur Explosion. Und nun wollen Sie mich dafür verhaften, Richard? Das ist nicht fair. Ich will Sie doch gar nicht verhaften, Albert. Nur weil Sie mich für verrückt halten? Aber warum weigern Sie sich nicht, Licht anzudrehen, wenn Sie von Elektrizität nichts verstehen? Sie sind hier der kriminelle Richard. Leben Sie wohl? Leben Sie wohl, Albert. Sie sollten sich selber verhaften, Richard. Jetzt rauche ich einfach. Wir sind fahrbereit, Herr Inspektor. Ich warte auf die Chefärzte. Jawohl, Herr Inspektor. Fahr mit der Mannschaft in die Stadt zurück, Blocher. Ich komme danach. Zu Befehl, Herr Inspektor. Das Porträt, das Sie da anstarren, stellt meinen Vater dar, Geheimrat August von Zahnt. Er hauste in dieser Villa, bevor ich sie in ein Sanatorium umwandelte. Ein großer Mann, ein wahrer Mensch. Ich bin sein einziges Kind. Er hasste mich wie die Pest. Er hasste überhaupt alle Menschen wie die Pest, wohl mit Recht. Als Wirtschaftsführer taten sich ihm menschliche Abgründe auf, die uns Psychiatern auf ewig verschlossen sind. Wir Irrenärzte bleiben nun einmal hoffnungslos romantische Philanthropen. Vor 3 Monaten hing ein anderes Porträt hier. Ja, mein Onkel, der Politiker, Kanzler Joachim von Zandt. So, Ernesti hat sich beruhigt. Er warf sich aufs Bett und schlief ein wie ein glücklicher Bub. Ich kann wieder aufatmen. Ich befürchtete schon, er geige noch die 3. Brahms-Sonate. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Entschuldigen Sie, Fräulein Dr. von Zahnt, dass ich hier verbotenerweise rauche. Oh, bitte rauchen Sie nur, Inspektor. Ich benötige auch dringend eine Zigarette. Oberschwester Martha, hin oder her. Ach, bitte geben Sie mir Feuer. Bitte. Scheußlich. Die arme Schwester Irene. Ein blitzsauberes, junges Ding. Wer hat hier getrunken? Newton? Ich hatte das Vergnügen. Ich räume den Cognac besser ab. Wegen der Oberschwester. Verstehe. Sie haben sich mit Newton unterhalten? Ich entdeckte etwas. Gratuliere. Newton hält sich in Wirklichkeit auch für Einstein. Das erzählt er jedem. In Wahrheit hält er sich aber doch für Newton. Sind Sie sicher? Für wen sich meine Patienten halten, bestimme ich. Ich kenne sie weitaus besser, als sie sich selber kennen. Ja, möglich. Dann sollten Sie uns aber auch helfen, Fräulein Doktor. Die Regierung reklamiert. Der Staatsanwalt? Tobt. Wie wenn das meine Sorge wäre, Fuss. Zwei Morde. Bitte, Inspektor. Zwei Unglücksfälle. In 3 Monaten. Sie müssen zugeben, dass die Sicherheitsmaßnahmen in Ihrer Anstalt ungenügend sind. Wie stellen Sie sich denn diese Sicherheitsmaßnahmen vor, Inspektor? Ich leite eine Heilanstalt, nicht ein Zuchthaus. Sie können schließlich die Mörder auch nicht einsperren, bevor sie morden. Es handelt sich nicht um Mörder, sondern um Verrückte. Und die können eben jederzeit morden. Gesunder auch und bedeutend öfter, wenn ich nur an meinen Großvater Leonidas von Zahnt denke. Den Generalfeldmarschall mit seinem verlorenen Krieg. In welchem Zeitalter leben wir denn? Hat die Medizin Fortschritte gemacht oder nicht? Stehen uns neue Mittel zur Verfügung oder nicht? Drogen, die noch aus den tobsüchtigsten sanfte Lämmer machen? Sollen wir die Kranken wieder in Einzelzellen sperren, womöglich noch in Netze mit Boxhandschuhen wie früher? Wie wenn wir nicht imstande wären, gefährliche und ungefährliche Patienten zu unterscheiden? Dieses Unterscheidungsvermögen versagte jedenfalls bei Beutler und Ernesti krass. Leider, das beunruhigt mich und nicht Ihr tobender Staatsanwalt. Ich bin aufgewacht. Aber Professor, geigte ich schön? Wundervoll, Professor. Ist Schwester Irene Strauß? Denken Sie nicht mehr daran, Professor. Ich gehe wieder schlafen. Das ist lieb, Professor. Das war er also. Ernst Heinrich Ernesti. Der Mörder. Bitte, Inspektor. Der Täter, der sich für Einstein hält. Wann wurde er eingeliefert? Vor 2 Jahren. Und Newton? Vor 1 Jahr. Beide unheilbar. Voss, ich bin, weiß Gott, in meinem Metier keine Anfängerin. Das ist Ihnen bekannt. Und dem Staatsanwalt auch. Er hat meine Gutachten immer geschätzt. Mein Sanatorium ist weltbekannt und entsprechend teuer. Fehler kann ich mir nicht leisten. Und Vorfälle, die mir die Polizei ins Haus bringen, schon gar nicht. Wenn hier jemand versagte, so ist es die Medizin, nicht ich. Diese Unglücksfälle waren nicht vorauszusehen. Ebenso gut könnten Sie oder ich Krankenschwestern erdrosseln. Es gibt medizinisch keine Erklärung für das Vorgefallene. Es sei denn... Inspektor, fällt Ihnen nichts auf? Inwiefern? Denken Sie an die beiden Kranken. Nun? Beide sind Physiker. Kernphysiker. Ja, und? Sie sind wirklich ein Mensch ohne besonderen Argwohn, Inspektor. Frau Doktor. Voss. Sie glauben? Beide untersuchten radioaktive Stoffe. Sie vermuten einen Zusammenhang. Ich stelle nur fest, das ist alles. Beide werden wahnsinnig, bei beiden verschlimmert sich die Krankheit. Beide werden gemeingefährlich. Beide erdrosseln Krankenschwestern. Sie denken an eine Veränderung des Gehirns durch Radioaktivität? Ich muss diese Möglichkeit leider ins Auge fassen. Wohin führt diese Türe? In die Halle, in den grünen Salon zum oberen Stock. Wie viele Patienten befinden sich noch hier? 3. Nur? Die übrigen wurden gleich nach dem ersten Unglücksfall in das neue Haus übergesiedelt. Ich hatte mir den Neubau zum Glück rechtzeitig leisten können. Reiche Patienten und auch meine Verwandten steuerten bei. Indem sie ausstarben. Meistens hier. Ich war dann Alleinerbin. Schicksal, Voss, ich bin immer allein, Erbin. Meine Familie ist so alt, dass es beinahe einem kleinen medizinischen Wunder gleichkommt, wenn ich relativ für normal gelten darf. Ich meine, was meinen Geisteszustand betrifft. Ach, bitte geben Sie mir Feuer. Der dritte Patient? Ebenfalls ein Physiker. Merkwürdig. Finden Sie nicht? Finde ich gar nicht. Ich sortiere die Schriftsteller zu den Schriftstellern, die Großindustriellen zu den Großindustriellen, die Millionärinnen zu den Millionärinnen und die Physiker zu den Physikern. Name? Johann Wilhelm Möbius. Hat er auch hier mit Radioaktivität zu tun? Nichts. Könnte er auch hier? Ach, er ist seit 15 Jahren hier, harmlos. Und sein Zustand blieb unverändert. Fräulein Doktor, Sie kommen nicht darum herum. Der Staatsanwalt verlangt für Ihre Physiker kategorisch Pfleger. Er soll sie haben. Schön. Es freut mich, dass Sie das einsehen. Ich war nun zweimal in Les Cerisiers, Fräulein Doktor von Zahn. Ich hoffe nicht noch einmal aufzutauchen. Adieu, Fräulein Doktor. Fräulein Doktor, Sie rauchen. Oh, entschuldigen Sie. Ist Schwester Irene Straub aufgebahrt? Unter der Orgel. Stellt Kerzen um sie und Kränze. Ich habe den Blumenfalz schon angeläutet. Wie geht es meiner Tante Senta? Unruhig. Dosis verdoppeln. Dem Vetter Ulrich? Stationär. Oberschwester Martha Boll. Ich muss mit einer Tradition von Les Cerisiers leider Schluss machen. Ich habe bis jetzt nur Krankenschwestern angestellt. Morgen übernehmen Pfleger die Villa. Fräulein Dr. Mathilde von Zahnt, ich lasse mir meine drei Physiker nicht rauben. Sie sind meine interessantesten Fälle. Mein Entschluss ist endgültig. Ich bin nur neugierig, woher Sie die Pfleger nehmen bei der heutigen Überbeschäftigung. Das lassen Sie meine Sorge sein. Ist die Möbius gekommen? Sie wartet im grünen Salon. Ich lasse bitten. Hier, die Krankengeschichte, Möbius. Danke. Aber... Bitte, Oberschwester, mach da bitte! Darf ich bitten? Danke, danke vielmals. Meine liebe Frau Möbius. Rose, Frau Missionar Rose. Ich muss Sie ganz grausam überraschen, Fräulein Doktor. Aber ich habe vor 3 Wochen Missionar Rose geheiratet. Vielleicht... Etwas eilig. Wir lernten uns im September an einer Tagung kennen. Oskar war Witwe. Gratuliere, Frau Rose. Gratuliere von ganzem Herzen. Und auch Ihnen, Herr Missionar, alles Gute. Sie verstehen unseren Schritt. Aber natürlich, Frau Rose. Das Leben hat weiter zu blühen. Wie still es hier ist. Wie freundlich. Ein wahrer Gottesfriede waltet in diesem Hause. So recht nach dem Psalmwort. Denn der Herr hört die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Oskar ist nämlich ein guter Prediger, Fräulein Doktor. Meine Buben. Grüß Gott, ihr Buben. Grüß Gott, Gott, Frau Doktor. Prächtige Buben, Frau Rose. Sie dürfen mit Vertrauen in die Zukunft blicken. Fräulein Doktor, ich bringe meine Buben nicht grundlos mit. Oskar übernimmt eine Missionsstation auf den Marianen. Im stillen Ozean. Und ich halte es für schicklich, wenn meine Buben vor der Abreise ihren Vater kennenlernen. Zum ersten und letzten Mal. Sie waren ja noch klein, als er krank wurde. Und nun heißt es vielleicht, Abschied für immer zu nehmen. Meine liebe Frau Rose, vom ärztlichen Standpunkt aus mögen sich zwar einige Bedenken melden, aber menschlich finde ich Ihren Wunsch begreiflich und gebe die Bewilligung zu diesem Familientreffen gern. Wie geht es meinem Johann Wilhelmlein? Unser braver Möbius macht weder Fort- noch Rückschritte, Frau Rose. Er... puppt sich in seine Welt ein. Behauptet er immer noch, dass ihm der König Salomo erscheine? Immer noch. Eine traurige, beklagenswerte Verirrung. Ihr strammes Urteil erstaunt mich ein wenig, Herr Missionar Rose. Als Theologe müssen Sie doch immerhin mit der Möglichkeit eines Wunders rechnen. Ja, selbstverständlich. Aber doch nicht bei einem Geisteskranken. Ob die Erscheinungen, welche die Geisteskranken wahrnehmen, wirklich sind oder nicht, darüber hat die Psychiatrie, mein lieber Missionar Rose, nicht zu urteilen. Sie hat sich ausschließlich um den Zustand des Gemütes und der Nerven zu kümmern. Und da steht's bei unserem braven Möbius traurig genug, wenn auch die Krankheit einen milden Verlauf nimmt. Helfen? Mein Gott. Eine Insulinkur wäre wieder einmal fällig gewesen. Ja, das gebe ich zu. Doch weil die anderen Kuren erfolglos verlaufen sind, ließ ich sie bleiben. Ich kann leider nicht zaubern, meine liebe Frau Rose, und unseren braven Möbius gesund peppeln. Aber quälen will ich ihn auch nicht. Weiß er, dass ich mich... Ich meine, weiß er von der Scheidung? Er ist informiert. Begriff er? Er interessiert sich kaum mehr für die Außenwelt. Fräulein Doktor, verstehen Sie mich recht. Ich bin 5 Jahre älter als Johann Wilhelm. Ich lernte ihn als 15-jährigen Gymnasiasten im Hause meines Vaters kennen, wo eine Mansarde gemietet hatte. Er war ein Waisenbub und bitterarm. Ich ermöglichte ihm das Abitur und später das Studium der Physik. An seinem 20. Geburtstag haben wir geheiratet, gegen den Willen meiner Eltern. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Er schrieb seine Dissertation und ich übernahm eine Stelle in einem Transportgeschäft. 4 Jahre später kam Adolf Friedrich, unser Ältester, und dann die beiden anderen Buben. Endlich stand eine Professur in Aussicht. Wir glaubten, aufatmen zu dürfen. Da wurde Johann Wilhelm krank und sein Leiden verschlang Unsummen. Ich trat in eine Schokoladefabrik ein, meine Familie durchzubringen. Bei Tobler. Ein Leben lang mühte ich mich ab. Frau Rose, Sie sind eine mutige Frau. Und eine gute Mutter. Fräulein Doktor, ich habe bis jetzt Johann Wilhelm den Aufenthalt in Ihrer Anstalt ermöglicht. Die Kosten gingen weit über meine Mittel, aber Gott half immer wieder. Doch nun bin ich finanziell erschöpft. Ich bringe das zusätzliche Geld nicht mehr auf. Begreiflich, Frau Rose. Ich fürchte, Sie glauben nun, ich hätte Oskar nur geheiratet, um nicht mehr für Johann Wilhelm aufkommen zu müssen, Fräulein Doktor. Aber das stimmt nicht. Ich habe es jetzt noch schwerer. Oskar bringt 6 Buben in die Ehe mit. 6? 6. 6. Oskar ist ein leidenschaftlicher Vater. Doch nun sind 9 Kinder zu füttern. Und Oskar ist durchaus nicht robust. Seine Besoldung kärglich. Nicht doch, Frau Rose, nicht doch. Keine Tränen. Ich mache mir die heftigsten Vorwürfe, mein armes Johann Wilhelmlein im Stich gelassen zu haben. Frau Rose, Sie brauchen sich nicht zu grämen. Johann Wilhelmlein wird jetzt sicher in einer staatlichen Heilanstalt interniert. Aber nein, Frau Rose. Unser braver Möbius bleibt hier in der Villa. Ehrenwort. Er hat sich eingelebt und liebe, nette Kollegen gefunden. Ich bin ja schließlich kein Unmensch. Sie sind so gut zu mir, Fräulein Doktor. Gar nicht, Frau Rose, gar nicht. Es gibt nur Stiftungen. Der Oppelfonds für kranke Wissenschaftler, die Dr. Steinemann-Stiftung. Geld liegt wie Heu herum. Und es ist meine Pflicht als Ärztin, Ihrem Johann Wilhelmlein davon etwas zuzuschaufeln. Sie sollen mit einem guten Gewissen nach den Marianen dampfen dürfen. Aber nun wollen wir unseren guten Möbius doch mal herholen. Mein lieber Möbius, Sie erhielten Besuch. Verlassen Sie Ihre Physikerklause und kommen Sie. Johann Wilhelm. Papi. Mein braver Möbius, Sie erkennen mir doch noch Ihre Gattin wieder, hoffe ich. Lina? Es dämmert, Möbius. Natürlich ist es Ihre Lina. Grüß dich, Lina. Johann Wilhelmlein. Mein liebes, liebes Johann Wilhelmlein. So, es wäre geschafft. Meine liebe Frau Rose, Herr Missionar, falls Sie mich noch zu sprechen wünschen, ich stehe drüben im Neubad zur Verfügung. Deine Buben, Johann Wilhelm. 3? Aber natürlich, Johann Wilhelm. 3? Adolf Friedrich, dein Ältester. Freut mich. Adolf Friedrich, mein Ältester. Grüß dich, Papi. Wie alt bist du denn, Adolf Friedrich? 16, Papi. Und was willst du werden? Pfarrer, Papi. Ah, ich erinnere mich. Ich führte dich einmal an der Hand über den St. Josefsplatz. Die Sonne schien grell und die Schatten, die waren wie abgezirkelt. Und du bist? Ich heiße Wilfried Kaspar, Papi. 14. 15. Ich möchte Philosophie studieren. Philosophie. Ein besonders frühreifes Kind. Ich habe Schopenhauer und Nietzsche gelesen. Ah, Dein Jüngster, Jörg Lukas, 14-jährig. Grüß dich, Papi. Grüß dich, Jörg Lukas, mein Jüngster. Er gleicht dir am meisten. Ich will ein Physiker werden, Papi. Physiker? Jawohl, Papi. Nein, nein, das darfst du nicht, Jörg Lukas, keinesfalls. Das schlage dir aus dem Kopf, ich verbiete es dir. Aber du bist doch auch ein Physiker geworden, Papi. Ich hätte es nie werden dürfen, Jörg Lukas, nie. Ich wäre jetzt nicht hier im Irrenhaus. Aber Johann Wilhelm, das ist doch ein Irrtum. Du bist in einem Sanatorium, nicht in einem Irrenhaus. Deine Nerven, die sind einfach angegriffen, das ist alles. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Lena, man hält mich für verrückt. Alle, auch du noch meine Buben. Weil mir der König Salomo erscheint. Hier stelle ich dir Oskar Ruse vor. Johann Wilhelm. Meinen Mann. Er ist Missionar. Dein Mann? Aber ich bin doch dein Mann. Nicht mehr, Johann Wilhelmlein. Wir sind doch geschieden. Geschieden? Das weißt du doch. Nein. Fräulein Doktor von Zahnthalte ist dir mit, ganz bestimmt. Was möglich. Ja, und dann heiratete ich eben Oskar. Er hat 6 Buben. Er war Pfarrer in Guttannen. Und hat nun eine Stelle auf den Marianen angenommen. Auf den Marianen? Im stillen Ozean. Ja. Wir schiffen uns übermorgen in Bremen ein. Ach so. Ja. So ist es eben. Ja. Es freut mich, den neuen Vater meiner Buben kennenzulernen, Herr Missionar. Ich habe sie fest in mein Herz geschlossen, Herr Möbius, alle drei. Gott wird uns helfen nach dem Psalmwort. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oskar kennt alle Psalmen auswendig, die Psalmen Davids, die Psalmen Salomos. Ich bin froh, dass die Buben einen tüchtigen Vater gefunden haben. Ich bin ein ungenügender Vater gewesen. Und auch Lina hat einen würdigeren Gatten gefunden. Aber Johann, ich gratuliere von ganzem Herzen. Wir müssen bald aufbrechen. Nach den Marianen? Abschied voneinander nehmen. Für immer. Deine Buben sind bemerkenswert musikalisch, Johann Wilhelm. Sie spielen sehr begabt Blockflöte. Spielt eurem Papi zum Abschied etwas vor, Buben. Jawohl, Jawohl Mann. Mann. Nimm Platz, Johann Wilhelmlein. Etwas von Buxtehude. 1, 2, 3. Lieber nicht. Bitte, lieber nicht. Spielt nicht weiter. Bitte. Salomo zuliebe, spielt nicht weiter. Aber Johann Wilhelm. Bitte nicht mehr spielen, nicht mehr spielen. Bitte, bitte, bitte nicht mehr spielen. Herr Möbius, gerade der König Salomo wird sich über das Flötenspiel dieser unschuldigen Knaben freuen. Denken Sie doch, Salomo, der Psalmendichter. Salomo, der Sänger des hohen Liedes. Herr Missionar, ich kenne Salomo von Angesicht zu Angesicht. Er ist nicht mehr der große goldene König, der Sulamit besingt und die Rehzwillinge, die unter Rosen weiden. Nein. Er hat seinen Purpurmantel von sich geworfen. Nackt und stinkend kauert er in meinem Zimmer, als der arme König der Wahrheit. Und seine Psalmen sind schrecklich. Hören Sie gut zu, Missionar. Sie lieben doch Psalmworte. Kennen Sie alle? Dann lernen Sie auch die auswendig. Ein Psalm Salomos, den Weltraumfahrern zu singen. Wir hauten ins Weltall ab, zu den Wüsten des Monds, versanken in ihrem Staub. Lautlos verreckten manche schon da, doch die meisten verkochten in den Bleidämpfen des Merkur, lösten sich auf in den Ölpfützen der Venus, sogar auf dem Mars fraß uns die Sonne donnernd, radioaktiv und gelb. Jupiter stank. Ein pfeilschnell rotierender Methanbrei hing er so mächtig über uns, dass wir Ganymed vollkotzten. Aber Johann... Saturn! Bedachten wir mit Flüchen. Was dann weiter kam, nicht der Rede wert. Uranus, Neptun, grau, grünlich erfroren. Über Pluto und Rans-Pluto fielen die letzten unanständigen Witze. Hatten wir doch längst die Sonne mit Sirius verwechselt. Sirius mit Canopus? Abgetrieben trieben wir in die Tiefen hinauf einigen weißen Sternen zu, die wir gleichwohl nie erreichten. Längst schon Mumien. In unseren Schiffen verkrustet von Unflat. In den Fratzen kein Erinnern mehr an die atmende Erde. Aber, Herr Möbius. Packt euch nun nach den Marianen fort. Johann Wilhelm. Packt euch fort, schleunigst nach den Marianen. Schwester Monika. Ja, Oberschwester. Kommt, Frau Rose, kommt, ihr Buben und Herr Missionar. Er muss sich beruhigen, das ist alles. Hinaus mit euch, hinaus! Ein leichter Anfall. Schwester Monika wird bei ihm bleiben. Jawohl, Oberschwester. Ein leichter Anfall. Schiebt ab für immer nach dem stillen Ozean. Adieu. Adieu. Ich will euch nie mehr sehen. Ihr habt den König Salomo beleidigt, ihr sollt verflucht sein. Ihr sollt mit den ganzen Marianen im Marianengraben versaufen, 11.000 Meter tief. Im schwärzesten Loch des Meeres sollt ihr verfaulen, von Gott vergessen und den Menschen. Wir sind allein. Ihre Familie hört Sie nicht mehr. Ach so, ja, natürlich. Ich war wohl etwas heftig. Ziemlich. Ich musste die Wahrheit sagen. Offenbar. Ich regte mich auf. Nein, sie verstellten sich. Sie durchschauten mich? Ich pflege sie nun 2 Jahre. Gut. Ich gebe es zu, ich spielte den Wahnsinnigen. Weshalb? Um von meiner Frau Abschied zu nehmen und von meinen Buben. Abschied für immer. Auf diese schreckliche Weise? Auf diese humane Weise. Die Vergangenheit löscht man am besten mit einem wahnsinnigen Betragen aus, wenn man sich schon im Irrenhaus befindet. Meine Familie kann mich nun mit gutem Gewissen vergessen. Mein Auftritt hat ihr die Lust genommen, mich noch einmal aufzusuchen. Die Folgen meinerseits sind unwichtig, nur das Leben außerhalb der Anstalt zählt. Verrückt sein kostet. 15 Jahre zahlte meine gute Lina bestialische Summen. Nein, ein Schlussstrich musste endlich gezogen werden. Der Augenblick war günstig. Salomo hat mir offenbart, was zu offenbaren war. Das System aller möglichen Erfindungen ist abgeschlossen. Die letzten Seiten sind diktiert. Und meine Frau hat einen neuen Gatten gefunden, denn... Kreuzbraven Missionar Rose. Sie können ganz beruhigt sein, Schwester Monika. Es ist nun alles in bester Ordnung. Sie handelten planmäßig. Ich bin Physiker. Herr Möbius. Schwester Monika. Ich habe mit Ihnen zu reden. Bitte? Es geht um uns beide. Nehmen wir doch Platz. Auch wir müssen voneinander Abschied nehmen. Auch für immer. Sie verlassen mich? Befehl. Was ist geschehen? Man versetzt mich ins Hauptgebäude. Morgen übernehmen hier Pfleger die Bewachung. Eine Krankenschwester darf diese Villa nicht mehr betreten. Newtons und Einsteins wegen. Auf Verlangen des Staatsanwalts. Die Chefärztin befürchtete Schwierigkeiten und gab nach. Schwester Monika, ich bin unbeholfen. Ich habe es verlernt, Gefühle auszudrücken. Die Fachsimpeleien mit den beiden Kranken, neben denen ich lebe, sind ja kaum Gespräche zu nennen. Ich bin verstummt, ich fürchte auch innerlich. Doch Sie sollen wissen, dass für mich alles anders geworden ist, seit ich Sie kenne. Erträglicher, ja. Nur noch, diese Zeit ist nun vorüber. 2 Jahre, in denen ich etwas glücklicher war als sonst. Weil ich durch Sie, Schwester Monika, den Mut gefunden habe, meine Abgeschlossenheit und mein Schicksal als Verrückter auf mich zu nehmen, ja. Leben Sie wohl. Herr Möbius, ich halte Sie nicht für verrückt. Ich mich auch nicht. Aber das ändert nichts an meiner Lage. Ich habe das Pech, dass ausgerechnet mir der König Salomo erscheint. Es gibt nun einmal nichts Anstößigeres als ein Wunder im Reiche der Wissenschaft. Herr Möbius, ich glaube an dieses Wunder. Sie glauben? An den König Salomo. Dass er mir erscheint? Dass er Ihnen erscheint. Jeden Tag, jede Nacht? Jeden Tag, jede Nacht. Dass er mir die Geheimnisse der Natur diktiert? Den Zusammenhang aller Dinge, das System aller möglichen Erfindungen? Ich glaube daran. Und wenn Sie erzählten, auch noch der König David erscheine Ihnen mit seinem Hofstatt, würde ich es glauben. Ich weiß einfach, dass Sie nicht krank sind. Ich fühle es. Schwester Monika, gehen Sie? Ich bleibe. Ich will Sie nie mehr sehen. Sie haben mich nötig. Sie haben sonst niemand mehr auf der Welt, keinen Menschen. Es ist tödlich, an den König Salomo zu glauben. Ich liebe Sie. Sie rennen in ihr Verderben. Ich fürchte nicht für mich. Ich fürchte für Sie. Newton und Einstein sind gefährlich. Ich komme mit Ihnen aus. Auch Schwester Dorothea und Schwester Irene kamen mit Ihnen aus. Und dann kamen Sie um. Schwester Monika, Sie haben mir alles gestanden, Ihren Glauben, Ihre Liebe. Darum muss ich Ihnen nun auch alles gestehen. Sie zwingen mich dazu. Monika, ich liebe Sie ebenfalls. Mehr als mein Leben. Und darum sind Sie in Gefahr, weil wir uns lieben. Ich bin wieder aufgewacht. Aber Herr Professor... Ich erinnerte mich plötzlich... Aber Herr Professor... Ich erdrosselte Schwester Irene. Denken Sie nicht mehr daran, Herr Professor. Ob ich noch jemals fähig bin, Geige zu spielen? Sie geigten ja schon wieder. Ja? Was habe ich? Die Kreuzersonate, während die Polizei da war. Ach, die Kreuzersonate. Gott sei Dank. Dabei geige ich gar nicht gern. Und die Pfeife liebe ich auch nicht. Sie schmeckt scheußlich. Dann lassen Sie es doch. Kann ich doch nicht. Als Albert Einstein. Ihr liebt einander. Wir lieben uns. Auch Schwester Irene und ich liebten uns. Sie wollte alles für mich tun, die Schwester Irene. Ich warnte sie. Ich schrie sie an. Ich behandelte sie wie einen Hund. Ich flehte sie an zu fliehen. Vergeblich. Sie blieb. Sie wollte mit mir aufs Land ziehen. Nach Kohlwang. Sie wollte mich heiraten. Sogar die Bewilligung hatte sie schon von Fräulein Dr. von Zandt. Da erdrosselte ich sie, die arme Schwester Irene. Es gibt nichts Unsinnigeres auf der Welt, als die Raserei, mit der sich die Weiber aufopfern. Legen Sie sich wieder hin, Professor. Sie dürfen mich Albert nennen. Seien Sie vernünftig, Albert. Seien Sie vernünftig, Schwester Monika. Gehorchen Sie Ihren Geliebten und fliehen Sie. Sonst sind Sie verloren. Ich gehe wieder schlafen. Dieser arme, irre Mensch. Er sollte Sie endlich von der Unmöglichkeit, mich zu lieben, überzeugt haben. Sie sind nicht verrückt. Es wäre vernünftiger, Sie hielten mich dafür. Fliehen Sie! Machen Sie sich doch aus dem Staube! Hauen Sie doch ab! Sonst muss ich Sie am Ende auch noch wie einen Hund behandeln. Behandeln Sie mich lieber wie eine Geliebte. Kommen Sie, Monika. Hören Sie zu. Monika, Ich habe einen schweren Fehler gemacht. Ich habe mein Geheimnis verraten. Ich habe Salomos Erscheinen nicht verschwiegen. Dafür lässt er mich büßen, lebenslänglich in Ordnung. Aber Sie sollen nicht auch noch dafür bestraft werden. In den Augen der Welt lieben Sie einen Geisteskranken. Sie laden nur Unglück auf sich. Verlassen Sie die Anstalt, vergessen Sie mich. So ist es am besten für uns beide. Begehren Sie mich? Warum reden Sie denn so mit mir? Ich will mit Ihnen schlafen. Ich will Kinder von Ihnen haben. Ich weiß, ich rede schamlos. Aber warum schauen Sie mich nicht an? Gefalle ich Ihnen denn nicht? Ich gebe zu, meine Schwesterntracht ist grässlich. Ich hasse meinen Beruf. 5 Jahre habe ich nun die Kranken gepflegt im Namen der Nächstenliebe. Ich habe mein Gesicht nie abgewendet. Ich war für alle da. Ich habe mich aufgeopfert. Aber nun will ich mich für jemanden allein aufopfern. Für jemanden allein da sein, nicht immer für andere. Ich will für meinen Geliebten da sein, für Sie. Ich will alles tun, was Sie von mir verlangen. Für Sie arbeiten Tag und Nacht. Nur fortschicken dürfen Sie mich nicht. Ich habe doch auch niemanden mehr auf der Welt als Sie. Ich bin doch auch allein. Monika, ich muss Sie fortschicken. Lieben Sie mich denn gar nicht? Ich liebe Sie, Monika. Mein Gott, ich liebe Sie. Das ist ja das Wahnsinn. Warum verraten Sie mich dann? Und nicht nur mich. Sie behaupten, der König Salomo erscheine Ihnen. Warum verraten Sie auch ihn? Monika! Sie dürfen alles von mir denken. Mich für einen Schwächling halten, für einen Versager, Ihr Recht. Ich bin Ihrer Liebe unwürdig, aber Salomo bin ich treu geblieben. Er ist in mein Dasein eingebrochen, ungerufen. Auf einmal, er hat mich missbraucht. Mein Leben zerstört, aber ich habe ihn nicht verraten. Sind Sie sicher? Sie zweifeln? Sie glauben, dafür büßen zu müssen, weil Sie sein Erscheinen nicht verschwiegen haben. Aber vielleicht büßen Sie dafür, weil Sie sich für seine Offenbarung nicht einsetzten. Ich verstehe Sie nicht. Er diktiert Ihnen das System aller möglichen Erfindungen. Kämpften Sie für seine Anerkennung? Man hält mich doch für verrückt. Warum sind Sie so mutlos? Mut ist in meinem Fall ein Verbrechen. Johann Wilhelm, ich sprach mit Fräulein Dr. von Zahnt. Sie sprachen? Sie sind frei. Frei? Wir dürfen uns heiraten. Mein Gott. Fräulein Dr. von Zahnt hat schon alles geregelt. Sie hält Sie zwar für krank, aber für ungefährlich. Und für erblich nicht belastet. Sie selbst sei verrückter, als sie erklärte sie und lachte. Das ist lieb von ihr. Ist sie nicht ein prächtiger Mensch? Sicher. Johann Wilhelm, ich habe den Posten einer Gemeindeschwester in Blumenstein angenommen. Ich habe gespart, wir brauchen uns nicht zu sorgen. Wir brauchen uns nur richtig lieb zu haben. Ist es nicht wunderbar? Gewiss. Sie freuen sich nicht. Es kommt so unerwartet. Ich habe noch mehr getan. Ja. Mit dem berühmten Physiker Professor Scherbert gesprochen. Er war mein Lehrer? Er erinnerte sich genau. Sie seien sein bester Schüler gewesen. Und was? Besprachen Sie mit ihm? Er versprach mir, Ihre Manuskripte unvoreingenommen zu prüfen. Erklärten Sie ihm auch, dass Sie von Salomon stammen? Natürlich. Und? Er lachte. Sie seien immer ein toller Spaßvogel gewesen. Johann Wilhelm, wir haben nicht nur an uns zu denken. Sie sind auserwählt. Salomo ist Ihnen erschienen, offenbarte sich Ihnen in seinem Glanz. Die Weisheit des Himmels wurde Ihnen zuteil. Nun haben Sie den Weg zu gehen, den das Wunder befiehlt, unbeirrbar, auch wenn der Weg durch Spott und Gelächter führt, durch Unglauben und Zweifel. Aber er führt aus dieser Anstalt, Johann Wilhelm. Er führt in die Öffentlichkeit, nicht in die Einsamkeit. Er führt in den Kampf. Ich bin da, dir zu helfen, mit dir zu kämpfen. Der Himmel, der dir Salomon schickte, schickte auch mich. Liebste, Geliebte. Bist du nicht froh? Sehr. Wir müssen nun deine Koffer packen. 8.20 Uhr geht der Zug nach Blumenstein. Viel ist ja nicht. Es ist dunkel geworden. Die Nacht kommt jetzt früh. Ich mache Licht. Warte noch. Komm zu mir. Du hast Tränen in den Augen. Du auch? Vor Glück. Was ist geschehen? Ich habe Schwester Monika Stettler erdrosselt. Da geigt Einstein wieder. Kreisler. Schön Rosmarin. Eine Havanna, Inspektor? Nein, danke. Schnaps? Später. Blocher, du kannst jetzt fotografieren. Jawohl, Herr Inspektor. Wie hieß die Schwester? Monika Stettler. Alter? 25, aus Blumenstein. Angehörige? Keine. Haben Sie die Aussagen, Korporal Gull? Jawohl, Herr Inspektor. Auch erdrosselt, Doktor. Eindeutig. Wieder mit Riesenkräften. Nur diesmal mit der Vorhangkordel. Wie vor 3 Monaten. Möchten Sie nun den Mörder... Bitte, Frau Doktor. Ja, ich meine den Täter sehen. Ich denke nicht daran. Aber... Fräulein Doktor von Zahn, ich tue meine Pflicht. Nehme Protokoll, besichtige die Leiche, lasse sie fotografieren und durch unseren Gerichtsmediziner begutachten. Aber Möbius besichtige ich nicht. Den überlasse ich Ihnen, endgültig. Mit den anderen radioaktiven Physikern. Der Staatsanwalt... Tobt nicht einmal mehr. Brütet. Heiß hier. Durchaus nicht. Dieser dritte Mord... Bitte, Herr Doktor. Dieser dritte Unglücksfall hat mir in Les Rizier gerade noch gefehlt. Ich kann abdanken. Monika Stettler war meine beste Pflegerin. Sie verstand die Kranken. Sie konnte sich einfühlen. Ich liebte sie wie eine Tochter. Aber ihr Tod ist noch nicht das Schlimmste. Mein medizinischer Ruf ist dahin. Der kommt schon wieder. Blocher, mach noch eine Aufnahme von oben. Jawohl, Herr Inspektor. Das Abendbrot für die lieben Kranken, Herr Doktor. Uwe Sievers. Richtig, Herr Inspektor. Uwe Sievers, ehemaliger Europameister im Schwergewichtsboxen. Nun Oberpfleger in Les Cerisiers. Und die 2 anderen Ungeheuer? Murillo, südamerikanischer Meister, auch im Schwergewicht. Und der Neger ist MacArthur, nordamerikanischer Meister, Mittelgewicht. Wer stehst du, Murillo? Das Meißner Porzellan, MacArthur. Das Silberbesteck, Murillo. Die Suppenschüssel in die Mitte, MacArthur. Was kriegen denn unsere lieben Kranken? Oh, Leberknödelsuppe. Poulet à la broche, cordon bleu. Fantastisch. Erste Klasse. Ich bin ein Beamter 14. Klasse. Da geht's zu Hause weniger kulinarisch zu. Es ist angerichtet, Freund Doktor. Sie können gehen, Sie, was die Patienten bedienen sich selbst. Herr Inspektor, wir hatten die Ehre. Donnerwetter. Zufrieden? Neidisch, wenn wir die bei der Polizei hätten. Die Gagen sind astronomisch. Mit ihren Schlotbaronen und Multimillionärinnen können sie sich das ja leisten. Die Burschen werden den Staatsanwalt endlich beruhigen. Denen kommt niemand. Und auch Einstein geigt wieder. Kreisler wie meistens. Liebesleid. Wir wären fertig, Herr Inspektor. Dann schafft die Leiche wieder mal hinaus. Molik! Meine Geliebte. Möbius, wie konnten Sie das tun? Sie haben meine beste Krankenschwester getötet, meine sanfteste Krankenschwester, meine süßeste Krankenschwester. Es tut mir ja so leid, Fräulein Doktor. Leid. König Salomo Bophales? Der König Salomo. Seine Majestät ordnete den Mord an. Ich stand am Fenster und starrte in den dunklen Abend. Da schwebte der König vom Park her über die Terrasse ganz dicht an mich heran und flüsterte mir durch die Scheibe den Befehl zu. Entschuldigen Sie, Voss, meine Nerven. Schon in Ordnung. So eine Anstalt reibt auf. Kann ich mir denken. Ich ziehe mich zurück. Herr Inspektor Voss, drücken Sie dem Staatsanwalt mein Bedauern über die Vorfälle in meinem Sanatorium aus. Versichern Sie ihm, es sei jetzt alles in Ordnung. Herr Gerichtsmediziner, meine Herren, ich hatte die Ehre. So, dann könnt ihr die Leiche endgültig in die Kapelle tragen. Unsere Schwester Irene. Danke, Doktor, danke. Monika. Meine geliebte Monika. Herr Inspektor, ich muss Sie bitten, mich zu verhaften. Aber wozu denn, mein lieber Möbius? Ja, weil ich doch die Schwester Monika... Nach Ihrem eigenen Geständnis haben Sie auf Befehl des Königs Salomo gehandelt. Solange ich den nicht verhaften kann, bleiben Sie frei. Trotzdem? Es gibt kein Trotzdem. Sehen Sie, ich verhafte jährlich im Städtchen und in der Umgebung einige Mörder. Nicht viele, kaum ein halb Dutzend. Einige verhafte ich mit Vergnügen. Andere tun mir leid, aber ich muss sie trotzdem verhaften. Die Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit. Und nun kommen Sie und Ihre zwei Kollegen. Zuerst habe ich mir geärgert, dass ich nicht einschreiten durfte. Doch jetzt, ich genieße es auf einmal. Ich könnte jubeln. Ich habe drei Mörder gefunden, die ich mit gutem Gewissen nicht zu verhaften brauche. Die Gerechtigkeit macht zum ersten Male Ferien. Ein immenses Gefühl. Die Gerechtigkeit, mein Freund, strengt nämlich mächtig an. Man ruiniert sich in ihrem Dienst. Gesundheitlich und moralisch. Ich brauche einfach eine Pause. Mein Lieber, diesen Genuss verdanke ich Ihnen. Leben Sie wohl. Grüßen Sie mir Newton und Einstein recht herzlich. Und lassen Sie mich bei Salomo empfehlen. Jawohl, Herr Inspektor. Monika. Monika. Was habe ich getan? Was gibt es denn? Leberknödelsuppe. Poulet à la broche, Cordon bleu. Merkwürdig. Sonst essen wir doch abends leicht und bescheiden, seit die anderen Patienten im Neubau sind. Keinen Hunger? Verstehe. Nach meiner Krankenschwester verging mir auch der Appetit. Bleiben Sie! Sir Isaac? Ich habe mit Ihnen zu reden, Möbius. Und? Möchten Sie nicht vielleicht doch die Leberknödelsuppe versuchen? Sie schmeckt vorzüglich. Nein. Mein lieber Möbius, Wir werden nicht mehr von Schwestern betreut, wir werden von Pflegern bewacht, von riesigen Burschen. Das spielt doch keine Rolle. Vielleicht nicht für Sie, Möbius. Sie wünschen ja offenbar Ihr ganzes Leben im Irrenhaus zu verbringen, aber für mich spielt es eine Rolle. Ich will nämlich hinaus. Na, dann gehen wir zum Poulet à la Broche über. Die Pfleger zwingen mich zu handeln, noch heute. Ihre Sache. Nicht ganz. Ein Geständnis, Möbius. Ich bin nicht verrückt. Aber natürlich nicht, Sir Isaac. Ich bin nicht Sir Isaac Newton. Ich weiß, Albert Einstein. Blödsinn, auch nicht Herbert Georg Beutler, wie man hier glaubt. Mein wahrer Name lautet Kilton, mein Junge. Kilton? Alec Jasper Kilton? Richtig. Der Begründer der Entsprechungslehre? Der. Sie haben sich hier eingeschlichen? Indem ich den Verrückten spielte. Um mich auszuspionieren? Um hinter den Grund Ihrer Verrücktheit zu kommen. Mein tadelloses Deutsch ist mir im Lager unseres Geheimdienstes beigebracht worden. Eine schreckliche Arbeit. Und weil die arme Schwester Dorothea auf die Wahrheit kam, da haben Sie... Habe ich. Der Vorfall tut mir außerordentlich leid. Ich verstehe. Befehl ist Befehl. Selbstverständlich. Ich durfte nicht anders handeln. Natürlich. Nicht. Meine Mission stand in Frage. Das geheimste Unternehmen unseres Geheimdienstes. Ich musste töten, wollte ich jeden Verdacht vermeiden. Schwester Dorothea hielt mich nicht mehr für verrückt. Die Chefärztin nur für mäßig erkrankt. Es galt, meinen Wahnsinn durch einen Mord endgültig zu beweisen. Möbius, das Poulet à la Broche schmeckt aber wirklich großartig. Da geigt Einstein wieder. Na, die Gavotte vom Bach. Sein Essen wird kalt. Lassen Sie den Verrückten ruhig weiter geigen. Eine Drohung? Möbius, ich verehre Sie unermesslich. Es würde mir leid tun, energisch vorgehen zu müssen. Ach, Sie haben den Auftrag, mich zu entführen. Falls sich der Verdacht unseres Geheimdienstes bestätigt. Und der wäre? Er hält Sie zufällig für den genialsten Physiker der Gegenwart. Ich bin ein schwer nervenkranker Mensch, Kilton, nichts. Weiter. Unser Geheimdienst ist darüber anderer Ansicht. Und was glauben Sie von mir? Ich halte Sie schlicht für den größten Physiker aller Zeiten. Und wie kam Ihr Geheimdienst auf meine Spur? Durch mich. Ich las zufällig Ihre Dissertation über die Grundlagen einer neuen Physik. Zuerst hielt ich die Abhandlung für eine Spielerei, dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte es mit dem genialsten Dokument der neueren Physik zu tun. Ich begann, über den Verfasser nachzuforschen und kam nicht weiter. Darauf informierte ich den Geheimdienst und der kam dann weiter. Sie waren nicht der einzige Leser der Dissertation, Kilton. Ich bin nämlich auch nicht verrückt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ebenfalls Physiker, Mitglied eines Geheimdienstes, aber eines ziemlich anderen. Mein Name ist Josef Eisler. Der Entdecker des Eisler-Effekts? Der. 1950 verschollen. Freiwillig. Hände hoch! Oh, Sie sind bewaffnet. Darf ich bitten, Eisler, sich mit dem Gesicht gegen die Wand zu stellen? Aber natürlich. Ich lege nur die Geige weg. Ja. Wie Sie sehen, besitze auch ich einen Revolver. Mein bester Kilton, da wir beide, wie ich vermute, mit Waffen tüchtig umzugehen wissen, wollen wir doch ein Duell möglichst vermeiden, finden Sie nicht? Ich lege meinen Browning gern zur Seite, falls auch Sie Ihren Colt... Einverstanden. ...hinter das Kamingitter zum Cognac. Im Falle, es kämen plötzlich... Die Pfleger. Na schön. Sie brachten meine Pläne durcheinander, Kilton. Sie hielt ich wirklich für verrückt. Trösten Sie sich, ich Sie auch. Überhaupt ging manches schief. Die Sache mit der Schwester Irene zum Beispiel heute Nachmittag. Sie hatte Verdacht geschöpft. Und damit war ihr Todesurteil gefällt. Der Vorfall tut mir außerordentlich leid. Verstehe. Befehl ist Befehl. Selbstverständlich. Konnte nicht anders handeln. Natürlich nicht. Auch meine Mission stand in Frage. Das geheimste Unternehmen, auch meines Geheimdienstes. Setzen wir uns. Setzen wir uns. Ich nehme an, Eisler, auch Sie wollen mich nun zwingen. Aber Möbius. Bewegen. Ihr Land aufzusuchen. Auch wir halten Sie schließlich für den größten aller Physiker. Aber nun bin ich auf das Abendessen gespannt. Die reinste Henkersmahlzeit. Immer noch keinen Appetit, Möbius? Doch, plötzlich. Jetzt, wo ihr dahinter gekommen seid. Burgunder, Möbius? Bitte, schenken Sie ein. Ich nehme das Cordon Bleu in Angriff. Tun Sie sich keinen Zwang an. Mahlzeit? Mahlzeit. Mahlzeit. Patient Beutler? Hier. Patient Ernesti? Hier. Patient Möbius? Hier. Oberpfleger Sievers? Pfleger Murillo? Pfleger MacArthur? Auf Anraten der Behörde sind gewisse Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Murillo Rigitta. Jawohl. MacArthur, schließ das Gitter ab. Jawohl. Haben die Herren für die Nacht noch einen Wunsch? Patient Beutler? Nein. Patient Ernesti? Nein. Patient Möbius? Nein, nein. Meine Herren, wir empfehlen uns. Gute Nacht. Biester. Im Park lauern noch weitere Kolosse. Ich habe sie längst von meinem Fenster aus beobachtet. Solid. Mit einem Spezialschloss. Auch vor meinem Fenster mit einem Mal ein Gitter. Wie hingezaubert. Auch bei Eisler. Und bei Möbius. Gefangen. Logisch. Wir mit unseren Krankenschwestern. Jetzt kommen wir nur noch aus dem Irrenhaus, wenn wir gemeinsam vorgehen. Ich will ja gar nicht fliehen. Möbius. Ich finde nicht den geringsten Grund dafür. Im Gegenteil, ich bin mit meinem Schicksal zufrieden. Doch ich bin nicht damit zufrieden. Ein ziemlich entscheidender Umstand, finden Sie nicht? Ihre persönlichen Gefühle in Ehren. Aber Sie sind ein Genie und als solches allgemein gut. Sie drangen in neue Gebiete der Physik vor. Aber Sie haben die Wissenschaft nicht gepachtet. Sie haben die Pflicht, die Türe auch uns aufzuschließen, den Nicht-Genialen. Kommen Sie mit mir. In einem Jahr stecken wir Sie in einen Frack, transportieren Sie nach Stockholm und Sie erhalten den Nobelpreis. Dafür lässt Ihr Geheimdienst alle Mittel springen. Ich gebe zu, Möbius, dass ihn vor allem die Vermutung beeindruckt, Sie hätten das Problem der Gravitation gelöst. Stimmt. Das sagen Sie so seelenruhig. Wie soll ich es sonst sagen? Ja, mein Geheimdienst glaubte, Sie würden die einheitliche Theorie der Elementarteilchen... Auch Ihren Geheimdienst kann ich beruhigen. Die einheitliche Feldtheorie ist gefunden. Die Weltformel. Zum Lachen. Da versuchen Horden gut besoldeter Physiker in riesigen staatlichen Laboratorien seit Jahren vergeblich in der Physik weiterzukommen. Und Sie erledigen das en passant im Irrenhaus am Schreibtisch. Und das System aller möglichen Erfindungen, Möbius? Gibt es in seiner Art auch? Ich stelle das aus Neugierde auf. Als praktisches Kompendium zu meinen theoretischen Arbeiten. Soll ich den Unschuldigen spielen? Was wir denken, hat seine Folgen. Es war meine Pflicht, die Auswirkungen zu studieren, die meine Feldtheorie und meine Gravitationslehre haben würden. Das Resultat ist verheerend. Neue, unvorstellbare Energien würden freigesetzt und eine Technik ermöglicht, die jeder Fantasie spottet, falls meine Arbeiten in die Hände der Menschen fielen. Das wird sich kaum vermeiden lassen. Die Frage ist nur, wer zuerst an Sie herankommt. Sie wünschen dieses Glück wohl Ihrem Geheimdienst, Kilton, und dem Generalstab, der dahinter steht. Warum nicht? Um den größten Physiker aller Zeiten in die Gemeinschaft der Physiker zurückzuführen, ist mir jeder Generalstab heilig. Es geht um die Freiheit unserer Wissenschaft und um nichts weiter. Wer diese Freiheit garantiert, ist gleichgültig. Ich diene jedem System, lässt mich das System in Ruhe. Ich weiß, man spricht heute von der Verantwortung der Physiker. Wir haben es auf einmal mit der Furcht zu tun und werden moralisch. Das ist Unsinn. Wir haben Pionierarbeit zu leisten und nichts außerdem. Ob die Menschheit den Weg zu gehen versteht, den wir ihr bahnen, ist ihre Sache, nicht die unsere. Zugegeben, wir haben Pionierarbeit zu leisten. Das ist auch meine Meinung. Doch dürfen wir die Verantwortung nicht ausklammern. Wir liefern der Menschheit gewaltige Machtmittel. Das gibt uns das Recht, Bedingungen zu stellen. Wir müssen Machtpolitiker werden, weil wir Physiker sind. Wir müssen entscheiden, zu wessen Gunsten wir unsere Wissenschaft anwenden. Und ich habe mich entschieden. Sie dagegen sind ein jämmerlicher Ästhet, Kilton. Warum kommen Sie denn nicht zu uns, wenn Ihnen nur an der Freiheit der Wissenschaft gelegen ist? Auch wir können es uns längst nicht mehr leisten, die Physiker zu bevormunden. Auch wir brauchen Resultate. Auch unser politisches System muss der Wissenschaft aus der Hand fressen. Unsere beiden politischen Systeme, Eisler, müssen jetzt vor allem Möbius aus der Hand fressen. Im Gegenteil, er wird uns gehorchen müssen. Wir beide halten ihn schließlich in Schach. Wirklich? Wir beide halten wohl mehr uns in Schach. Unsere Geheimdienste sind leider auf die gleiche Idee gekommen. Machen wir uns doch nichts vor. Überlegen wir doch die unmögliche Lage, in die wir dadurch geraten sind. Geht Möbius mit Ihnen, kann ich nichts dagegen tun, weil Sie es verhindern würden. Und Sie wären hilflos, wenn sich Möbius zu meinen Gunsten entschlösse. Er kann hier wählen, nicht wir. Gut. Holen wir die Revolver. Kämpfen wir. Hier Ihr Revolver. Ja, und hier Ihr Colt. Es tut mir leid, dass die Angelegenheit ein blutiges Ende findet. Aber wir müssen schießen. Aufeinander. Und auf die Wärter ohnehin. Im Notfall auch auf Möbius. Er mag der wichtigste Mann der Welt sein. Seine Manuskripte sind wichtiger. Meine Manuskripte? Ich habe sie verbrannt. Verbrannt? Ja, vorhin, bevor die Polizei kam, um sicher zu gehen. Verbrannt! Die Arbeit von 15 Jahren! Es ist zum Wahnsinnigwerden. Offiziell sind wir es ja schon. Damit sind wir Ihnen endgültig ausgeliefert, Möbius. Und dafür musste ich eine Krankenschwester erdrosseln und Deutsch lernen. Während man mir das Geigen beibrachte. Eine Tortur für einen völlig unmusikalischen Menschen. Essen wir nicht weiter? Der Appetit ist mir vergangen. Schade um das Cordon Bleu. Wir sind drei Physiker. Die Entscheidung, die wir zu fällen haben, ist eine Entscheidung unter Physikern. Wir müssen wissenschaftlich vorgehen. Wir dürfen uns nicht von Meinungen bestimmen lassen, sondern von logischen Schlüssen. Wir müssen versuchen, das Vernünftige zu finden. Wir dürfen uns keinen Denkfehler leisten, weil ein Fehlschluss zur Katastrophe führen müsste. Der Ausgangspunkt ist doch klar. Wir alle drei haben das gleiche Ziel im Auge. Doch unsere Taktik, die ist verschieden. Das Ziel ist der Fortgang der Physik. Sie wollen ihr die Freiheit bewahren, Kilton, und streiten ihr die Verantwortung ab. Sie dagegen, Eisler, verpflichten die Physik im Namen der Verantwortung, der Machtpolitik eines bestimmten Landes. Wie sieht nun aber die Wirklichkeit aus? Darüber verlange ich Auskunft, soll ich mich entscheiden. Einige der berühmtesten Physiker erwarten Sie. Besoldung und Unterkunft ideal. Die Gegend mörderisch. Aber die Klimaanlagen ausgezeichnet. Sind diese Physiker frei? Mein lieber Möbius, diese Physiker erklären sich bereit, wissenschaftliche Probleme zu lösen, die für die Landesverteidigung entscheidend sind. Sie müssen daher verstehen... Also nicht frei. Josef Eisler, Sie treiben Machtpolitik. Dazu gehört jedoch Macht. Besitzen Sie die? Sie missverstehen mich, Möbius. Meine Machtpolitik besteht gerade darin, dass ich zugunsten einer Partei auf meine Macht verzichtet habe. Ja, können Sie die Partei im Sinne Ihrer Verantwortung dirigieren? Oder laufen Sie Gefahr, von der Partei dirigiert zu werden? Ach, Möbius, das ist doch lächerlich. Ich kann natürlich nur hoffen, die Partei befolge meine Ratschläge, mehr nicht. Ohne Hoffnung gibt es nun einmal keine politische Haltung. Sind wenigstens Ihre Physiker frei? Da auch Sie für die Landesverteidigung... Das ist aber doch merkwürdig. Jeder preist mir eine andere Theorie an. Doch die Realität, die man mir bietet, ist dieselbe? Ein Gefängnis? Nein. Da ziehe ich mein Irrenhaus vor. Es gibt mir wenigstens die Sicherheit, von gewissenlosen Politikern nicht ausgenutzt zu werden. Ja, gewisse Risiken muss man schließlich eingehen. Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir. Was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, das können wir uns denken. Dieser Einsicht habe ich mein Handeln untergeordnet. Ich war arm. Ich besaß eine Frau und drei Kinder. Auf der Universität winkte Ruhm, in der Industrie Geld. Beide Wege waren zu gefährlich. Ich hätte meine Arbeiten veröffentlichen müssen. Der Umsturz unserer Wissenschaft, das Zusammenbrechen des wirtschaftlichen Gefüges wären die Folgen gewesen. Die Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere fahren, die Industrie fallen und überließ meine Familie ihrem Schicksal. Ich wählte die Narrenkappe, ihr wisst wie. Ich gab vor, der König Salomo erscheine mir und schon sperrte man mich in ein Irrenhaus. Na, das war doch keine Lösung. Die Vernunft forderte diesen Schritt. Wir sind in unserer Wissenschaft an die Grenzen des Erkennbaren gestoßen. Wir wissen einige genau erfassbare Gesetze, einige Grundbeziehungen zwischen unbegreiflichen Erscheinungen, das ist alles. Der gewaltige Rest, der bleibt Geheimnis. Dem Verstande unzugänglich. Wir haben das Ende unseres Weges erreicht. Aber die Menschheit, die ist noch nicht so weit. Wir haben uns vorgekämpft, nun folgt uns niemand nach. Wir sind ins Leere gestoßen. Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden. Unsere Forschung gefährlich. Unsere Erkenntnisse tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Sie ist uns nicht gewachsen. Sie geht an uns zugrunde. Wir müssen unser Wissen zurücknehmen. Und ich habe es zurückgenommen. Es gibt keine andere Lösung. Auch für euch nicht. Was wollen Sie damit sagen? Ihr müsst bei mir im Irrenhaus bleiben. Wir? Ja, ihr beide. Möbius, Sie können von uns doch nicht verlangen, dass wir ewig hier... Ihr besitzt doch Geheimsender. Na und? Ihr benachrichtigt eure Auftraggeber, ihr hättet euch geirrt. Ich sei wirklich verrückt. Dann sitzen wir hier lebenslänglich. Gescheiterten Spionen kräht kein Hahn mehr nach. Meine einzige Chance, doch noch unentdeckt zu bleiben. Nur im Irrenhaus sind wir noch frei. Nur im Irrenhaus dürfen wir noch denken. In der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff. Wir sind doch schließlich nicht verrückt. Aber, Mörder? Ich protestiere! Das hätten Sie nicht sagen dürfen, Möbius. Wer tötet, ist ein Mörder und wir haben getötet. Jeder von uns hatte einen Auftrag, der ihn in diese Anstalt führte. Jeder von uns tötete seine Krankenschwester für einen bestimmten Zweck. Ihr, um eure geheime Mission nicht zu gefährden. Ich, weil Schwester Monika an mich glaubte. Sie hielt mich für ein verkanntes Genie. Sie begriff nicht, dass es heute die Pflicht eines Genies ist, verkannt zu bleiben. Töten ist etwas Schreckliches. Ich habe getötet, damit nicht ein noch schrecklicheres Morden anhebe. Nun seid ihr gekommen, euch kann ich nicht beseitigen. Aber vielleicht überzeugen. Sollen unsere Morde sinnlos werden? Entweder haben wir geopfert oder gemordet. Entweder bleiben wir im Irrenhaus oder die Welt wird eines. Entweder löschen wir uns im Gedächtnis der Menschen aus oder die Menschheit erlischt. Möbius. Gilden? Diese Anstalt, diese schrecklichen Pfleger, diese bucklige Ärztin. Nun? Man sperrt uns ein wie wilde Tiere. Ja, wir sind wilde Tiere. Man darf uns nicht auf die Menschheit loslassen. Gibt es wirklich keinen anderen Ausweg? Keinen. Johann Wilhelm Möbius, ich bin ein anständiger Mensch. Ich bleibe. Ich bleibe auch. Für immer. Ich danke euch. Um der kleinen Chance willen, die nun die Welt doch noch besitzt, davon zu kommen. Erheben wir unsere Gläser. Auf unsere Krankenschwestern. Ich trinke auf Dorothea Moser. Auf Schwester Dorothea. Schwester Dorothea. Dorothea, ich musste dich opfern. Ich gab dir den Tod für deine Liebe. Nun will ich mich deiner würdig erweisen. Ich trinke auf Irene Straub. Auf Schwester Irene. Irene, ich musste dich opfern. Dich zu loben und deine Hingabe zu preisen, will ich vernünftig handeln. Ich trinke auf Monika Stettler. Auf Schwester Monika. Monika, ich musste dich opfern. Deine Liebe segne die Freundschaft, die wir drei Physiker in deinem Namen geschlossen haben. Gib uns die Kraft, als Narren das Geheimnis unserer Wissenschaft treu zu bewahren. Verwandeln wir uns wieder in Verrückte. Geistern wir als Newton daher. Fiedeln wir wieder, Kreisler und Beethoven. Lassen wir wieder Salomo erscheinen. Verrückt, aber weise. Gefangen, aber frei. Physiker, aber unschuldig. Sievers, MacArthur, Morelio. Was? Sievers, das Bild. Dort aufhängen. Das andere runter. Der General Leonidas von Zant ist hier besser aufgehoben als bei den Weibern. Er sieht immer noch großartig aus, der alte Haudegen, trotz seines Basedos. Er liebte Heldentode. Und sowas hat in diesem Hause ja nun stattgefunden. Ist Generaldirektor Fröben gekommen mit seinen Helden? Sie warten im grünen Salon. Soll ich Sekt und Kaviar bereitstellen? Die Koryphäen sind nicht da, um zu schlemmen, sondern um zu arbeiten. Holen Sie nun Möbius, Sievers. Zu Befehl, Boss. Möbius, rauskommen! Eine andächtige Nacht, tiefblau und fromm, die Nacht des mächtigen Königs. Sein weißer Schatten löst sich von der Wand, seine Augen leuchten. Möbius, auf Anordnung des Staatsanwaltes darf ich nur in Anwesenheit eines Wärters mit Ihnen reden. Ich verstehe, Fräulein Doktor. Was ich zu sagen habe, geht auch Ihre Kollegen an. MacArthur und Murillo, holt die beiden anderen. Jawohl. Jawohl. Rauskommen. Eine geheimnisvolle Nacht. Unendlich und erhaben. Durch das Gitter meines Fensters funkeln Jupiter und Saturn, offenbaren die Gesetze des Alls. Eine glückliche Nacht, tröstlich und gut. Die Rätsel schweigen, die Fragen sind verstummt. Ich möchte geigen und nie mehr enden. Alec Jasper Kilton und Josef Eisler, ich habe mit euch zu reden. Sie wissen? Halt! Hände hoch! Nehmt ihnen die Revolver ab! Ihr Gespräch, meine Herren, ist abgehört worden. Ich hatte schon längst Verdacht geschöpft. Holt Kiltons und Eislers Geheimsender, MacArthur und Murillo. Die Hände hinter den Nacken, ihr drei. Drollig. Ich weiß nicht. Ulkig. Hier, die Geheimsender. Nehmt sie mit und geht. Hände runter. Die Villa ist von Wärtern umstellt. Ein Fluchtversuch ist sinnlos. Sieh was? Danke. Nur ihr sollt mein Geheimnis wissen. Ihr allein von den Menschen. Weil es keine Rolle mehr spielt, wenn ihr es wisst. Auch mir ist der goldene König Salomo erschienen. Salomo? All die Jahre. Zuerst in meinem Arbeitszimmer an einem Sommerabend. Draußen schien noch die Sonne und im Park hämmerte ein Specht, als auf einmal der goldene König auf mich zuschwebte, wie ein gewaltiger Engel. Sie ist wahnsinnig geworden. Sein Blick ruhte auf mir, seine Lippen öffneten sich. Er begann mit seiner Magd zu reden. Er war von den Toten auferstanden, er wollte die Macht wieder übernehmen, die ihm einst hienieden gehörte. Er hatte seine Weisheit enthüllt, damit in seinem Namen Möbius auf Erden herrsche. Sie muss interniert werden. Sie gehört in ein Irrenhaus. Aber Möbius verriet den goldenen König. Er fürchtete sich. Er versuchte zu verschweigen, was nicht verschwiegen werden konnte. Denn was ihm offenbart worden war, ist kein Geheimnis. Weil es denkbar ist. Alles Denkbare wird einmal gedacht. Jetzt oder in der Zukunft. Der goldene König wünschte nur nicht, dass es ein anderer denke. Es sollte seine Tat bleiben, das Mittel zu seiner heiligen Weltherrschaft. Und darum suchte er mich auf, seine unwürdige Dienerin. Sie sind verrückt. Hören Sie, Sie sind verrückt. Er befahl mir, Möbius abzusetzen und an seiner Stelle zu herrschen. Ich gehorchte dem Befehl. Ich war Ärztin und Möbius mein Patient. Ich konnte mit ihm tun, was ich wollte. Ich betäubte ihn jahrelang, immer wieder und fotokopierte die Aufzeichnungen des goldenen Königs, bis ich auch die letzten Seiten besaß. Sie sind übergeschnappt! Vollkommen! Begreifen Sie doch endlich! Wir alle sind übergeschnappt! Ich ging behutsam vor. Ich beutete zuerst nur wenige Erfindungen aus, das nötige Kapital anzusammeln. Dann gründete ich Riesenwerke, erstand eine Fabrik um die andere und baute einen mächtigen Trust auf. Ich werde das System aller möglichen Erfindungen auswerten, meine Herren! Fräulein Dr. Mathilde von Sand, Sie sind krank. Salomo ist nicht wirklich. Er ist mir nie erschienen. Sie lügen. Ich habe ihn nur erfunden, um meine Entdeckungen geheim zu halten. Sie verleugnen ihn. Aber nehmen Sie doch Vernunft an, Sie sind verrückt. Ebenso wenig wie Sie. Dann muss ich der Welt die ganze Wahrheit entgegenschreien. Sie beuteten mich all die Jahre über aus! Schamlos! Sogar meine arme Frau ließen Sie dafür noch zahlen. Sie sind machtlos, Möbius. Auch wenn Ihre Stimme in die Welt hinausdränge, würde man Ihnen nicht glauben. Denn für die Öffentlichkeit sind Sie nichts anderes als ein gefährlicher Verrückter. Durch Ihren Mord. Monika. Irene. Dorothea. Ich nahm nur eine Gelegenheit wahr. Das Wissen Salomos musste gesichert und euer Verrat bestraft werden. Ich musste euch unschädlich machen durch eure Morde. Ich hetzte die drei kranken Schwestern auf euch. Mit eurem Handeln konnte ich rechnen. Ihr wart bestimmbar wie Automaten und habt getötet wie Henker. Es ist sinnlos, Möbius, sich auf mich zu stürzen, so wie es sinnlos war, Manuskripte zu verbrennen, die ich schon besaß. Was euch umgibt, das sind nicht mehr die Mauern einer Anstalt. Dieses Haus ist die Schatzkammer meines Trusts. Es umschließt drei Physiker, die allein außer mir die Wahrheit wissen. Was euch in Bann hält, sind keine Ehrenwärter. Sievers ist der Chef meiner Werkpolizei. Ihr seid in euer eigenes Gefängnis geflüchtet. Salomo hat durch euch gedacht, durch euch gehandelt und nun vernichtet er euch. Durch mich. Ich aber übernehme seine Macht. Ich fürchte mich nicht. Meine Anstalt ist voll von verrückten Verwandten, mit Schmuck behängt und Orden. Ich bin die letzte Normale meiner Familie, das Ende. Unfruchtbar, nur noch zur nächsten Liebe geeignet. Da erbarmte sich Salomo meiner. Er, der 1000 Weiber besitzt, wählte mich aus. Nun werde ich mächtiger sein als meine Väter. Mein Trust wird herrschen, die Länder, die Kontinente erobern, das Sonnensystem ausbeuten, nach dem Andromeda-Nebel fahren. Die Rechnung ist aufgegangen. Nicht zugunsten der Welt, aber zugunsten einer alten, buckligen Jungfrau. Boss? Gehen wir, Sievers, der Verwaltungsrat wartet. Das Weltunternehmen startet. Die Produktion rollt an. Es ist aus. Die Welt ist in die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen. Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Ich bin Newton. Sir Isaac Newton. Geboren am 4. Januar 1643 in Woolthorpe bei Grantham. Ich bin Präsident der Royal Society. Aber es braucht sich deshalb keiner zu erheben. Ich schrieb die mathematischen Grundlagen der Naturwissenschaft. Ich sagte Hypothesis non fingo. In der experimentellen Optik, in der theoretischen Mechanik und in der höheren Mathematik sind meine Leistungen nicht unwichtig. Aber die Frage nach dem Wesen der Schwerkraft musste ich offen lassen. Ich schrieb auch theologische Bücher. Bemerkungen zum Propheten Daniel und zur Johannes-Apokalypse. Ich bin Newton, Sir Isaac Newton. Ich bin Präsident der Royal Society. Ich bin Einstein, Professor Albert Einstein, geboren am 14. März 1879 in Ulm. 1902 wurde ich Experte am Eidgenössischen Patentamt in Bern. Dort stellte ich meine spezielle Relativitätstheorie auf, die die Physik verändert. Dann wurde ich Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaft. Später wurde ich Emigrant, weil ich ein Jude bin. Von mir stammt die Formel E ist gleich mc hoch 2, der Schlüssel zur Umwandlung von Materie in Energie. Ich liebe die Menschen und liebe meine Geige. Aber auf meine Empfehlung hin baute man die Atombombe. Ich bin Einstein, Professor Albert Einstein, geboren am 14. März 1879 in Ulm. Ich bin Salomo. Ich bin der arme König Salomo. Einst war ich unermesslich reich, weise und gottesfürchtig. Ob meiner Macht erzitterten die Gewaltigen. Ich war ein Fürst des Friedens und der Gerechtigkeit. Aber meine Weisheit zerstörte meine Gottesfurcht. Und als ich Gott nicht mehr fürchtete, zerstörte meine Weisheit meinen Reichtum. Nun sind die Städte tot, über die ich regierte. Mein Reich leer, das mir anvertraut worden war. Eine blau schimmernde Wüste. Und irgendwo um einen kleinen, gelben, namenlosen Stern kreist sinnlos. Immerzu die radioaktive Erde. Ich bin Salomo. Ich bin Salomo. Ich bin der arme König Salomo. Die Physiker. Komödie in zwei Akten von Friedrich Dürrenmatt. Es sprachen als Fräulein Dr. Mathilde von Zahn, Tilly Breidenbach, als Patient Herbert Georg Beutler, genannt Newton, Hans Ernst Jäger, als Patient Ernst Heinrich Ernesti, genannt Einstein, Bruno Hübner, als Patient Johann Wilhelm Möbius, Christian Hans Blech, als Kriminalinspektor Richard Voss, Fred Tanner und in weiteren Rollen Eba Johansen, Maria Magdalena Thiesing, Paul Dettel, Johannes von Spalat, Angela Matusch, Rudolf Hamacher, Paul Felix Binz und viele andere. Technik: Anton Fonay, Regie: Alfons Hoffmann. Produktion Schweizer Radio DRS 1963.